mit Stolz, mit Freude und mit ungehörter Dankbarkeit gedenken wir jenes Tages, da auch äußerlich die Schande von Versailles gelöscht wurde, in der klaren, eindeutigen und stolzen Erklärung des Führers, dass wieder die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland herrschen sollte.